Handel und Wandel stockt, Fabrik um Fabrik schließt ihre Tore. Immer größer wird die Zahl der unglücklichen Opfer der Wirtschaftskrise. Von Jahr zu Jahr schwillt das Heer der Arbeitslosen an. Waren es im Juni 1920, als die Sozialdemokraten aus der Regierung austraten, 22.000, so waren es im Frühjahr 1930 nach 10 Jahren christlich-sozialer Herrschaft mehr als 320.000 Menschen, die gerne arbeiten möchten und keine Arbeit finden konnten. Unschuldige Kinder schreien nach Brot. Hunderttausende Frauen und Männer sind dem schrecklichsten Elend preisgegeben, sind gezwungen, von dem Bettel einer nur allzu kargen Arbeitslosenunterstützung zu leben. Fordern Arbeit und Brot, haben ein Recht auf Arbeit und menschenwürdiges Leben. Die internationale Agrarkrise, die hauptsächlich auf die gesteigerte Produktion und auf die stark gesunkene Kaufkraft der städtischen Bevölkerung zurückzuführen ist, hat auch die österreichische Landwirtschaft in ihrer vollen Schärfe getroffen. Die Preise der Produkte, besonders für das Getreide, sind dermaßen zurückgegangen, dass sie nicht mehr die Erzeugungskosten decken.